Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studiengruppe veröffentlichten jüngst eine gemeinsame Erklärung und unterstützten darin die öffentliche Mitteilung des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017. Darin unterstützten die schweizerischen Organisationen die öffentliche Mitteilung und hoben hervor, dass sie zur Errichtung des Denkmals für die Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan und zum 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan aktiv beitragen werden.